26. Kapitel. Katzen, Kleidung und Körper. Wann ist das Private politisch? Politische Haustiere. Progressive mögen Katzen. In allen Bundesstaaten der USA, in denen die Demokraten traditionell gewinnen, sind Katzen die bevorzugten Haustiere, wie eine Untersuchung zeigt. Im Mittleren Westen und im Bible Belt, wo die Republikaner dominieren, sind Hunde stärker verbreitet. Das mag zum Teil mit der Wohnsituation zu tun haben. In den eher konservativen ländlichen Regionen kann man leichter als in der Stadt Hunde halten, weil sie mehr Auslauf haben, während sich in den eher liberalen Küstenstädten Katzen besser für eine kleine Wohnung eignen. Ein entscheidender Faktor ist aber auch hier die politische Gesinnung. Katzen sind freiheitsliebend und demonstrativ antiautoritär. Freiheit ist ein zentrales Prinzip der Progressiven. Hunde hingegen gehorchen und sind loyale Begleiter. Autorität und Loyalität sind Prinzipien der Konservativen. Offenbar entsprechen auch Haustiere dem emotionalen Profil der politischen Lager. Selbst die Gruppe der Hundehalter ist in sich noch einmal unterteilt. Progressive Hundehalter bevorzugen Vierbeiner, die sanftmütig sind, Fürsorge und verspielt, Freiheit. Konservative hingegen abgerichtete, Autorität und treue Gefährten, Loyalität. Fast alle Tiere, die der Mensch vor Jahrtausenden erfolgreich domestiziert hat, sind Herdentiere, die instinktiv einem dominanten Anführer folgen. Pferde, Schafe, Kühe, Hunde, also Wölfe, Rentiere, Wasserbüffel, Kamele und Schweine. Der Mensch konnte dabei die Rolle des Anführers übernehmen, weil Zuchttiere kollektivistisch sind, mit einem Sinn für Autorität und Loyalität. Katzen hingegen kann man nicht in einer Herde halten, deshalb wurden sie im Gegensatz zu Hunden nie gezähmt, sondern leben seit Urzeiten in einer autonomen, symbiotischen Beziehung mit dem Menschen. Michel de Montaigne hat das schon im 16. Jahrhundert geahnt, als er schrieb: »Wenn ich mit meiner Katze spiele, woher weiß ich, dass sie nicht viel mehr mit mir spielt?«